Am 3. August wurden wir von Leuten vom Norden der Stadt angerufen und die meinten, seit heute Nacht wurden wir angegriffen und wir kämpfen dafür, dass wir in Sicherheit kommen, aber leider hat keiner geschafft und deswegen, das war ungefähr so 8 Uhr morgens, ich saß mit meinem Bruder und mit meinem Vater an der Straßentor und der Nachbar war auch dabei und dann ich habe den Kaffee gebracht und mein Vater wurde angerufen und er meinte, wir haben keine Chance mehr, wir müssen uns retten. Unser Nachbar, der Junge, kam vorbei und mein Bruder rief ihn und meinte, lass uns doch ein Foto machen, vielleicht sehen wir uns nicht mehr. Und er meinte, ach du Vogel, das kann nicht passieren, wir werden hier bleiben, wir sind in Sicherheit, wir werden kämpfen, auch wenn die kommen und das wird schon alles klappen. Aber leider, das war nicht der Fall. Das war ungefähr so 11 Uhr dann. Wir mussten unsere Häuser verlassen mit unseren Nachbarn und alles Mögliche. Wir hatten kein Auto, wir sind zu Fuß zu Gebirge gelaufen. Natürlich sahen es ältere Menschen, die nicht laufen könnten, die Kinder, die schreien. Und das war ungefähr so 40 Grad. Wir sind an Gebirgen angekommen und natürlich, wir hatten nur die Sachen, die wir angezogen haben und was wir tragen könnten, haben wir mitgenommen. Wir waren 7 Tage auf den Gebirgen und dann wurde ein Weg von Gebirge Shingal zu Syrien freigestellt, dass wir rüber können. Dann sind wir mit tausenden Menschen von den Jesiden zu Fuß in Syrien und dann von Syrien in die Autonomie Kurdistan. Wir waren da ungefähr 18 Tage in Kurdistan auf Straßen, ungefertigte Gebäude, alles Mögliche haben wir da auch erlebt. Wir haben Essen von Organisationen und von Leuten, die gespendet haben, bekommen. Von Autonomie Kurdistan sind wir dann zu Fuß in die Türkei. Das hat ungefähr einen Tag, mehr als einen Tag gedauert. Zu Fuß sind wir hier in Nüseybin dann angekommen. Da war auch so eine Halle für die Flüchtlinge, haben die organisiert. Wir waren mit hunderten Familien dann angebracht. Nach 2 Monaten ungefähr haben meine Eltern sich entschieden, dass die Hälfte der Familie nach Deutschland kommt. Haben wir auch gemacht. Wir sind insgesamt 8 Kinder. Hier sind zu viele, ich kann nicht sehen. 5 von meinen Geschwistern sind nach Deutschland gekommen, haben sich auf den Weg gemacht und wir sind in Nüseybin in Flüchtlingslager gebracht worden. Meine Geschwister sind nach ungefähr 4 Monaten nach Deutschland angekommen und mit meinen Eltern und 2 Geschwistern waren wir in Flüchtlingslager. Da bin ich auch in eine unoffizielle Schule gegangen im Lager. Da habe ich auch die Sprache Türkisch gelernt. Also ich war 13. Ich habe nicht so, sage ich mal, so viel wahrgenommen tatsächlich, was ich da alles erlebt habe. Ich habe einfach alles mitgemacht, was meine Eltern, was meine Geschwister mir gesagt haben. In ganze Reise habe ich nicht einmal geweint, weil ich meinte, ich will keine Last für meine Familie sein. Auf jeden Fall habe ich die ganze Reise nicht geweint. Für die Kinder ist es einfach anders. Es dauert, bis man... Vielleicht haben die Erwachsenen alles wahrgenommen, die sind während der Reise stärker geworden, mit der Situation umzugehen. Aber für uns Kinder, es hat einfach Jahre gedauert, bis wir wahrgenommen haben, was wir erlebt haben. Und es ist einfach schrecklich, was die mit den Kindern gemacht haben und mit den Frauen. Auf jeden Fall, Ende 2015 sind wir dann mit meinen Eltern und 2 Geschwistern nach Deutschland angekommen. Nach einem Jahr, Ich bin ein Jahr nur zum Deutschkurs gegangen in der Schule, habe ich nur die Sprache gelernt. Und dann die 10. Klasse direkt, weil ich schlau war. Die haben gesagt, ich habe eigentlich im Irak nur die 7. Klasse besucht, aber hier haben die gesagt, komm, geh in die Abschlussklasse. Ich so, mach ich. Dann habe ich meinen Realschulabschluss nachgeholt und dann habe ich Abi gemacht und jetzt bin ich hier. Vielen Dank für den Mut, auch die Geschichte zu erzählen. Und eines kann ich auch noch dazu sagen: Menschen, die weinen, sind wirklich stark.